Funkkolleg Musikgeschichte. Begleitkassette zum Vorkurs im Studienbegleitbrief 0. Diese Tonbandkassette soll 10 Punkte, die im Vorkurs zum Funkkolleg Musikgeschichte angesprochen werden, an Klangbeispielen verdeutlichen. Erster Punkt: Haupttext und Nebentext in der Partitur. Klangbeispiel: Der Beginn der ersten Symphonie, Opus 21, von Ludwig van Beethoven. Wir wählen die alte Aufnahme mit dem NBC Symphonieorchester unter der Leitung von Arturo Toscanini, die von der Partitur verlangte Degradierung der Streicher zu einer Rhythmusgruppe in den ersten 4 Takten wird hier drastisch vorgeführt. Zweiter Punkt: Macht wirklich der Ton die Musik? Erstes Beispiel: Edgar Varèse, Ionisation für ein Schlagzeugensemble von 13 Spielern. Diese Komposition, die Varèse am 13. November 1931 abschloss und die heute zu den Meisterwerken des 20. Jahrhunderts gerechnet wird, verwendet insgesamt 37 verschiedene Musikinstrumente, von denen aber nur 3 feste Tonhöhen hervorbringen: die Glocken, die Celesta und das Klavier, und die werden erst ganz am Schluss eingesetzt. Durch die Entgegensetzung von Taktgruppen, die im Rhythmus und in der Klangfarbe starke Kontraste miteinander bilden, und durch die Wiederkehr bestimmter Motive, hat Varèse dem Stück eine so klare Gliederung gegeben, dass es auch viele mitreißt, die sonst mit moderner Musik nichts anzufangen wissen. Die Aufnahme dirigiert Robert Kraft. Zweiter Punkt. Macht wirklich der Ton die Musik? Zweites Beispiel. Der Beginn des Quartetts C-Dur, Köchelverzeichnis 465, des Dissonanzenquartetts, von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Cello beginnt mit dem Ton C, den es regelmäßig wiederholt. Noch vor Beginn des zweiten Taktes kommt die Bratsche mit einem Ass hinzu, das zuerst rätselhaft wirkt, sich dann aber durch das S der zweiten Violine auf dem ersten Schlag des zweiten Taktes als ein frei einsetzender Vorhalt zur Quinte des C-Moll-Dreiklangs entpuppt. Aber in dem Moment, wo der Vorhalt Ass sich in die Quinte G auflöst, kommt das hohe A der ersten Violine hinzu, das zuerst sich geradezu wie ein falscher Ton ausnimmt, sich dann aber als eine sogenannte Sixte ajoutée, als die charakteristische Dissonanz der Subdominante ausweist, die eine Ausweichung in die Tonart G-Moll ankündigt. So muss der Hörer seine Auffassung der Töne ständig im Nachhinein korrigieren. Umso erleichterter ist er, wenn das Thema des Allegros in C-Dur erklingt, das der Auffassung nicht die geringsten Schwierigkeiten macht. Es ist, wie wenn man aus einem Labyrinth ins Freie tritt. Sie hören das Alban-Berg-Quartett. Dritter Punkt, die Tonverwandtschaft. Erstes Beispiel, das eingestrichene A und seine Oktave auf der Bratsche. Der Spieler halbiert die Saite, indem er sie mit dem Finger bis aufs Griffbrett niederdrückt. Dann schwingt nur noch die dem Steg zugewandte Hälfte der Saite mit all ihren Obertönen. Die andere Hälfte ist tot. Zweites Beispiel, das eingestrichene A und seine Oktave im Flageolett. Der Spieler dämpft den Grundton und den zweiten Oberton, also das eingestrichene A und das dreigestrichene E, indem er die Saite in der Mitte leicht berührt. Die beiden Hälften der Saite jedoch schwingen weiter, jede für sich. Drittes Beispiel. Das kleine C, seine Doppeloktave im Flageolett und seine Quarte, das kleine F. Der Spieler berührt die Saite leicht zwischen dem ersten und zweiten Viertel. Der Grundton sowie der erste und zweite Oberton der Saite, also das eingestrichene C und das eingestrichene G, werden gedämpft. Die Saite teilt sich in vier Viertel, die alle, jedes für sich, den dritten Oberton, das zweigestrichene C, hervorbringen. Dann drückt der Spieler, es ist übrigens Stephen Hinton, der Autor der Studieneinheit 25, den Finger an derselben Stelle bis zum Griffbrett durch. Jetzt ist das erste Viertel der Saite tot, drei Viertel schwingen, aber nicht getrennt, sondern als eine Ganzheit und bringen die Quarte des kleinen C, das kleine A und seine sämtlichen Obertöne hervor. Viertes Beispiel, das Einrasten der Quinte. Stephen stimmt seine D-Saite zu dem Kammerton A der A-Saite. Vierter Punkt, Tonarten innerhalb der Pentatonik. Erstes Beispiel. What's little babies made of? Stellt man sich den Tonvorrat dieses Liedes als eine Kette von Quinten vor, G, D, A, E, H, dann ist der gewissermaßen natürliche Grundton das G. Das Lied gibt der Gravitationskraft des G nach und wirkt darum unproblematisch und selbstverständlich. Es singt Barbara Gordon. What's old women made of, what's old women made of? Reels and gills and old spinning wheels, and that's what old women are made of. What's old men made of, made of? What's old men made of? Whiskey and brandy and sugar and candy, that's what old men are made of. What's young women made of, made of? What's young women made of? Rings and jings and all fine things, and that's what young women are made of. What's little boys made of, made of? What's little boys made of? Pickings and pails and puppy dogs' tails, and that's what little boys are made of. What's little babies made of, made of? What's little babies made of? Sugar and crumbs and all sweet things, and that's what little babies are made of. Zweites Beispiel, The Dear Companion. Der Tonvorrat ist derselbe wie im vorigen Lied, aber er ist gewissermaßen gegen den Strich gebürstet. Das Lied macht die oberste Quinte, EH, zum tonalen Gerüst. Es singt Barbara Gordon. I once did have a dear companion, indeed I thought his love my own, until a black-eyed girl betrayed me, and then he cares no more for me. Just go and leave me if you wish to, it will never trouble me. For in your heart you love another, and in my grave I'd rather be. Last night you were sweetly sleeping, dreaming in some sweet repose, while I, a poor girl, broken, broken-hearted, listen to the wind that blows. When I see your babe a-laughing, it makes me think of your sweet face, but when I see your baby crying, it makes me think of my disgrace. Drittes Beispiel, The Bird Song. Derselbe Tonvorrat wie in den vorangegangenen zwei Liedern. Grundton ist G, aber der Schlusston ist E, darum wirkt der Schluss offen wie eine Frage. Es singt Barbara Gordon. Says the robin as he flew, when I was a young man I chose two. If one didn't love me, the other one would, and don't you think my notion good. Says the blackbird to the crow, what makes white folk hate us so? For ever since old Adam was born, it's been our trade to pull up corn. Hoot, says the owl with her head so white, a lonesome day and a lonesome night. Thought I heard some pretty girl say, she caught all night and sleep next day. No, no, says the turtle dove, that's no way for to gain his love. If you want to gain his heart's delight, you must keep him awake both day and night. Viertes Beispiel. Veränderung des pentatonischen Tonvorrats durch bewusst falsche Intonation. Little Son Hugh. Der Tonvorrat ist derselbe wie in den vorangegangenen Beispielen. D-E-G-A-H. Aber das tiefe E wird einen Halbton zu hoch als F intoniert. Diese Ballade, von der es viele Varianten in Amerika und Europa gibt, erzählt von einem angeblichen Ritualmord, den ein jüdisches Mädchen an einem kleinen Christen verübt haben soll. Solch ein Lied macht uns darauf aufmerksam, dass Volkskunst nicht, wie die Romantik uns weismachen wollte, immer gut, rein und unschuldig ist, sondern oft auch borniert und böse. Es singt Barbara Gordon. As I walked out one holiday, some drops of dew did fall, and every scholar in the school was out a playing ball. They tossed the ball both to and fro, to the Jew's garden it flew. There was none so ready to bring it out but our little son Hugh. The Jew's daughter came stepping along with some apples in her hand. Sing, little son Hugh, come go with me, and some apples you may have. I cannot go, I will not go, I cannot go at all. For if my mother were to know, the red blood she'd make fall. She took him by the lily-white hand, she drug him from hall to hall, and she took him to a great stone wall where none could hear his call. She sat him down in a little armchair and pierced his heart within. She had a little silver bowl, his heart's blood she let in. She took him into the Jew's garden, the Jews were all asleep. She threw him into a great deep well, was 50 fathoms deep. His mother broke a birch rod in her hand, went walking down the road, saying, if I find my little son Hugh, oh, I will whip him home. And when she came to the old Jew's gate, the Jews were all asleep. She walked on to a great deep well, was 50 fathoms deep, saying, little son Hugh, oh, are you here as I suppose you to be? Oh, yes, dear mother, I am here and stand in need of thee. With my little penknife pierced through my heart and the red blood running so free. Oh, mother, mother, dig my grave, dig it long, wide and deep. Go bury my Bible at my head, my prayer book at my feet, and if any of the scholars ask for me, pray tell them I'm asleep. Fünftes Beispiel, Erweiterung des Tonvorrats durch Wechsel des tonalen Zentrums. Come all you fair and tender ladies. Es singt Barbara Gordon. Come all you fair and tender ladies. Take warning how you court young men. They're like bright stars of a summer's morning. They'll first appear and then be gone. They'll tell to you some loving story. They will declare their love is true. Straightway they'll go and court some other, and that's the love they have for you. If I had known before I courted that love had been so hard to win, I'd have locked my heart in a box of golden and have fastened it up with a silver pin. I wish I were a little sparrow or some of those that fly so high. I'd fly away to my false lover, and when he'd talk, I would be nigh. But as it is, I am no sparrow, and neither have I wings to fly. I'll sit down here in grief and sorrow. I'll weep and pass my troubles by. Sechstes Beispiel. Erweiterung des Tonraums durch das Portamento. Maienzeit ohne Neid. Der Sänger Wilfried Jochens singt das Lied, anders als im Vorkurs notiert, im Dreiertakt, indem er jeweils dem ersten Achtel und dem letzten Viertel des Takts ein Achtel hinzufügt. Die Neumen, in denen das Lied überliefert ist, lassen beide Deutungen zu. Maien zieht ohne Neid, Freudenlied, Friedesfried, Sinn wiederkommen kann uns allen helfen. Auf dem Plan an der Bahn sieht man's dann wohlgetan, wie ich zu Brunjo Blümlin die den gelten. Durch das Gras sind sie schon aufgedrungen, und der Wald mannlich fallt, ungezahlt ist der Schalt, dass er ward mit dem ihr Bass gesungen. Ich sing mit, mach es mit, hätt ich Fried, es ich biet, ob mir jemand könne dran zu trosten. Ich bin verzeiht, mir jo leid, und verjeiht sind so breit, ich nehm es noch's, wie mich davon erloste. Liebes Blick, der kann mich schicken wilde, es ist mein Klag alle Tag und Gedag als ein Zag. Liebes Blick, lass mich wie Blickes bilde.